Eine Veranstaltung zur Verleihung des internationalen Kim Il-sung-Preises an Alexander Andrejewitsch Prohanow, Chefredakteur des russischen Zeitungsverlages Zavtra, fand am 7. Juli in Moskau statt. An der Stirnseite des Veranstaltungsortes hing das Sonnenporträt von Genossen Kim Il-sung. Daran nahmen Teil der Berater des russischen Präsidenten und die Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und militärischen Kreise von Russland, die Mitglieder des Rates für internationalen Kim Il-sung-Preis, der außerordentliche bevollmächtigte Botschafter der DVJK in Russland und die Mitarbeiter der Botschaft und die Delegation des Vereins der Gesellschaftswissenschaftler Koreas, die sich zu Besuch in Russland aufhält. Zuerst erwiesen die Teilnehmer dem Genossen Kim Il-sung Hochachtung. Auf der Veranstaltung wurde der Beschluss des Rates für internationalen Kim Il-sung Preis verlesen und wurden dann Prohanow die Preisurkunde, die Medaille und das Souvenir verliehen.